Abschnitt 54 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Ei. Mitten auf der feuchten Wiese, die im Morgensonnenglanze, wie ein grüner Seidenteppich eines Buddha-Tempels schimmert, mitten auf der feuchten Wiese, dort, wo jene schmale Brücke aus geschnitzten Bambusstäben einen dünnen, silberweißen Arm des Ganges überschattet, stehen fünf feierliche Störche, vielgereiste, kluge Störche, und die klugen, vielgereisten, feierlichen Storchgesellen machen dumme Klotzgesichter, machen blöde Uhu-Augen, schütteln ihre kreisen Köpfe, schnappen mit den langen Schnäbeln und gebärden sich wie Knaben, die, trotz einer Bastonade, nichts vom Bösen, vielgeschmähten, einmal eins begreifen wollen. Mitten auf der feuchten Wiese stehen fünf feierliche Störche, und die klugen, vielgereisten, hochgelehrten Storchgesellen stieren auf ein rosenrotes, ganz gemeines Ei im Grase. Dieses Ei, spricht Klipperklapper, wohl der weißeste von allen, stammt aus jener glutgedörrten, sandbestreuten Wüstenöde, die mein vielgeliebter Vetter Strauß sich zur Domäne wählte. Welche falsche Hypothese, lieber guter Klipperklapper, schreit entsetzt Storch Dr. Müller. Dieser hat im Deutschen Reiche sich den Doktorgrad erworben. Welche falsche Hypothese, siehst du nicht die rosenrote Farbe auf der Eierschale? Jene rosenrote Hülle birgt den eitlen, selbstbewussten, prahlenden Flamingovogel, der uns stets ein Dorn im Aug ist. Und der dritte und der vierte und der fünfte Storchgelehrte haben jeder eine Meinung, jeder eine sonderbare, grundgescheute Überzeugung, die nicht Gegengründe duldet. Dieser schwört, die Guckelhenne hätte jenes Ei verloren, der spricht vom Ägypter-Ibis und gebärdet sich wie rasend, denn er kann es nicht begreifen, dass der fünfte, dass der letzte, Dr. Müller recht gegeben. Mitten auf der feuchten Wiese stehen fünf feierliche Störche, und die klugen, vielgereisten, grundgelehrten Storchgesellen stieren auf ein rosenrotes, ganz gemeines Ei im Grase. Ende von Das Ei.